Die Einweihungsfeier für die Taschenfabrik Hezo im Bezirk Südfange fand am 3. August vor Ort statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, Belegschaft dieser Fabrik und die Werktätigen in der Stadt Hezo. In dieser Taschenfabrik Hezo werden mit einheimischen Rohstoffen und Materialien die schönen Taschen und Schultaschen von hoher Qualität hergestellt, mit denen die Kinder und die Bevölkerung versorgt werden.